Unter dem Druck der großen Angst entstehen im Sommer in jedem Dorf Zusammenschlüsse der Bauern, die miteinander in Verbindung treten, um im Augenblick drohender Gefahren sich gegenseitig Hilfe leisten zu können. Sie beraten sich ebenso über die Konsequenzen dessen, was sich aus den revolutionären Ereignissen und den Beschlüssen der Nationalversammlung ergibt. Der Comte de Beugnot erzählt in seinen Erinnerungen. Wir fanden in Mondre im Gastraum der Herberge ein Dutzend Bauern um einen Tisch vereinigt, auf dem Gläser und Flaschen standen, zwischen denen Schreibzeug zu sehen war. Federn und etwas, das an ein Protokollbuch erinnerte. »Ich habe keine Ahnung, was Sie da machen«, sagte die Wirtin der Herberge, »aber Sie sitzen da zusammen vom Abend bis zum Morgen beim Trinken, beim Fluchen und wettern gegen alle Welt und Sie sagen, Sie seien ein Komitee.« Der Herr Graf hat gar keinen Grund, sich so ironisch zu äußern. Die Revolutionsgesellschaften und Bürgerversammlungen erfüllen ganz praktische Zwecke, der Verteidigung und der gegenseitigen Unterstützung in der Not. Sie halten Frankreich zusammen, während die alte Ordnung per Dekret aufgelöst wird. Ein Pakt der Brüderlichkeit. Die Brüderlichkeit kann schnell ein leeres Wort und der Bruderkuss eine bloße Geste werden. Aber man erfindet sie nicht, ohne dass sie ihre Bedeutung haben. Im Winter und Frühjahr schließen sich unter dem Zeichen der Brüderlichkeit die Föderationen zusammen, Versammlungen von Abgesandten regionaler Einheiten der Nationalgarden. Aus Mangel an Staat entsteht Ordnung, zumindest eine Form der Organisation. Die Föderationen der Nationalgarden kommen zwar aus den alten Provinzen, dem Dauphiné, der Provence, dem Languedoc, aber mit dem Gefühl, Franzose zu sein. Das Wort Vaterland hatte bisher für den gemeinen Mann wenig Bedeutung gehabt. Städte, Gegenden verbinden sich miteinander und stehen sich bei. Brüderlichkeit. Der 14. Juli 1790 soll das große Fest der Brüderlichkeit sein. Saira. Die Jakobiner entwickeln ihre Macht. Am 30. April 89 hatten Deputierte der Bretagne im Café Amaury in Versailles einen bretonischen Club gegründet. Nach dem Umzug der verfassunggebenden Versammlung nach Paris im Oktober mietete Robespierre für den Club den Speisesaal und andere Räume des jetzt verwaisten Jakobinerklosters in der Rue Saint-Honoré. Daher der Name. Jakobiner ist der französische Name der Dominikaner. Ebenso kam der Club der Cordeliers zu seinem Namen. Zu ihm gehörten Marat, Desmoulins, Danton, Fréron, Hébert, Fabre d'Églantine. Sie hielten ihre Sitzungen im Speisesaal des Kapuzinerklosters ab, drüben auf der anderen Seite der Seine, dem linken Ufer, schräg gegenüber der École de Médecine. Ihre Sitzungen sind öffentlich. Jeder hat Zutritt, jede Gesellschaftsschicht, auch der gemeine Mann. Die Cordeliers sind populär. Bei den Jakobinern sieht das anders aus. Treibende Kraft ist Adrien Duport. Schon während der Wahlperiode versammelt er Männer der Politik zu Hause bei sich in Paris. Sieyès, Höhlenpolitik. Später, als sie in die heiligen Hallen der Dominikanermönche einziehen, schließen sich ihm zum führenden Triumvirat Pierre Barnave und Alexandre de Lamette. Die Brüder Lamette waren unzufriedene Höflinge. Hatten mit Lafayette auf Seiten Washingtons gegen England gekämpft. Freiheitshelden. Ihr Lokal im Dominikanerkloster liegt keine 5 Minuten zu Fuß vom Versammlungssaal der Konstituante in der Manège entfernt. Vor allem Abgeordnete kommen und Literaten und Intellektuelle, vorausgesetzt, sie hatten das Geld. Den Mitgliedsbeitrag konnte ein gewöhnlicher Arbeiter oder Handwerker nicht aufbringen. Exklusiv und eine Elite. Chamfort, Laharpe, Chénier und so weiter. Künstler. Maler wie David und Vernet, Schauspieler wie Talma. Am Eingang stehen 2 Mitglieder und die Clubkarte wird streng kontrolliert. Der Club nennt sich zuerst Freunde der Verfassung.